7 Uhr in 1 Minute, Radio 100 mit Nachrichten. Golfkonflikt. 2 Wochen vor Ablauf des UNO-Ultimatums an den Irak zur Räumung Kuwaits am 15. Januar dauern die Bemühungen um eine friedliche Beilegung des Konflikts am Golf an. US-Präsident Bush beriet gestern Abend im Weißen Haus mit seinen engsten politischen und militärischen Beratern über die gegenwärtige Lage und die jüngste diplomatische Entwicklung. Unterdessen verdichten sich in Washington Hinweise auf eine bevorstehende Reise von Außenminister Baker nach Saudi-Arabien und andere verbündete arabische Staaten am Golf. Auch ein Besuch in Bagdad wurde nicht ausgeschlossen. Bisher hatte die US-Regierung das irakische Angebot für Gespräche am 12. Januar strikt abgelehnt und stattdessen auf dem morgigen 3. Januar bestanden. Initiative. Der venezuelische Präsident der Christdemokratischen Internationale, Fernandez, hat sich für eine Friedensinitiative der 3 großen internationalen Parteienzusammenschlüsse zur Vermeidung eines Krieges am Golf ausgesprochen. Zu diesem Zweck sollte so bald wie möglich ein Gipfeltreffen mit den Präsidenten der Sozialistischen Internationale und der Liberalen Internationale stattfinden. Als Grundlage für eine friedliche Lösung sieht Fernandez einen 9-Punkte-Plan vor. Er enthält den Rückzug des Irak aus Kuwait, den Rückzug Syriens aus dem Libanon, den Rückzug Israels aus den besetzten Gebieten und die Schaffung eines palästinensischen Staates. Unruhen. Die Lage im ostafrikanischen Staat Somalia ist nach wie vor unklar. Der somalische Außenminister Adam bestritt unterdessen, dass die Hauptstadt Mogadischu in die Hand der Rebellen gefallen sei. Seine Regierung habe die Lage vollständig unter Kontrolle. Die Rebellenorganisation Vereinigter Somalischer Kongress hatte zuvor in London mitgeteilt, sie habe nach 2-tägigen Kämpfen mit den Regierungstruppen ganz Mogadischu unter ihre Kontrolle gebracht. Die italienische Regierung kündigte die Entsendung von Militärflugzeugen und einer Fregatte nach Somalia an, um ausländische Staatsbürger aus Mogadischu zu evakuieren. Zerfall. Der Präsident der GSFR, Havel, wünscht möglichst noch für Januar die Einberufung eines Warschauer Paktgipfels, um die Auflösung des Verteidigungsbündnisses sowie des gemeinsamen Oberkommandos zu erreichen. Sein Land, so Havel weiter, wünsche eine engere Zusammenarbeit mit der NATO, wolle dem Bündnis jedoch vorerst nicht beitreten. Protest. Viele Apotheken in den 5 neuen Ländern werden heute geschlossen bleiben. Damit wollen die Pharmazeuten gegen den Lieferboykott westdeutscher Pharmakonzerne protestieren. Der Einigungsvertrag legt fest, dass diese Unternehmen ihre Produkte in den 5 neuen Ländern nur zu 55% des in Westdeutschland üblichen Preises abgeben dürfen. In einem Zeitungsinterview forderte der SPD-Sozialexperte Dressler die Bundesregierung auf, alle Möglichkeiten zu nutzen, um die Pharmakonzerne zur Aufhebung des Lieferboykotts zu zwingen. Entsprechende Maßnahmen müssten umgehend geprüft werden. Er kündigte weiterhin an, dass seine Partei diesen, wie er es nannte, Erpressungsversuch der Pharmaindustrie im Bundestag zur Sprache bringen werde. Zum Abschluss der Nachrichten der Wetterbericht vom Meteorologischen Institut der Freien Universität Berlin. Die Temperatur in Dahlem beträgt zurzeit 2 Grad, die relative Luftfeuchtigkeit 82%. Der Wind weht aus Süd mit Stärke 4. Heute ist es in Berlin wolkig bis bedeckt, Durchzug eines Regengebietes, stark auffrischender Südwind mit vereinzelten Sturmböen. Die Höchsttemperatur 7 Grad. Abends und nachts vorübergehend auflockernde Bewölkung, später erneut Regen, die Tiefstwerte der kommenden Nacht kaum unter 5 Grad. Zusätzliche Informationen zum Wetter unter der Rufnummer 1164. Das waren erste Nachrichten auf Radar 100. Redaktion Jörg Schulze. Nächste Meldung um 7.30 Uhr. Die Zeit jetzt 7.05 Uhr. Guten Morgen am ersten Arbeitstag im neuen Jahr. Wenn ich daran denke, was ich beispielsweise vor 48 Stunden noch gemacht habe, besser nicht dran denken, sonst wird das heute gar nichts mehr. Der erste Arbeitstag im neuen Jahr, dem noch viele, viele folgen werden, es sei denn, sie gehören zu denen, die irgendwo abgewickelt werden. Mit diesen frohen Zukunftsaussichten herzlich willkommen zum ersten Morgengrauen 1991. Susi Werli an den Reglern und Joachim Schulter Mikrofon wünschen allerseits einen ganz wunderbaren Mittwoch. Moin, moin. 7:10 ist es gleich My Time, aber das ist eine Lüge. You've got rain in your eyes and a head full of stars, all the tears you can hold in your hand, and a room full of sleep and a promise to keep. Isn't it just like love? Sieben ist es inzwischen im Morgengrauen auf Radio 100 und hier sind die Stringlers Golden Brown. Wandern ist ja eine ganz gesunde Sache und es soll ja durchaus Leute geben, die Spaß daran haben. Wenig erfreulich freilich der Anlass, den Studentinnen und wissenschaftliche Mitarbeiter der Humboldt-Universität haben, die seit gestern zu Fuß unterwegs nach Leipzig sind. Es geht, Sie werden es ahnen, um das Stichwort dieser Tage, um die Abwicklung. Und zwar von 5 geistes- und gesellschaftswissenschaftlichen Fachbereichen. Dagegen soll sozusagen 5 neu länderweit protestiert werden. Der Studentenrat der Humboldt-Uni sieht in der vom Senat beschlossenen Auflösung einen Eingriff in die Hochschulautonomie, so Michael Waschke, Sprecher des Gremiums. Doch nicht nur die Studierenden sehen das so. Der Rektor der Hochschule, Professor Heinrich Fink, bestätigte heute in der Zeitung Morgen die angekündigte Verwaltungsklage gegen den Senatsbeschluss und betonte noch einmal, dass die Uni sich selber erneuern werde. Sein Konzept, Zitat, Erneuerung ist am besten mit Durchmischung zu erreichen. So seien beispielsweise im Fachbereich Jura bereits 7 Professorenstellen ausgeschrieben worden. Der Theologe ist gestern sogar ein Stückchen mitgelaufen. Die erste Etappe führte die Protestierenden über die Glienicke-Brücke nach Potsdam. 175 Kilometer liegen noch vor den Wanderinnen. Am 7. Januar wollen sie dann in Leipzig ankommen. Von hier aus die besten Wünsche für einen langen Atem. 7:18 inzwischen. Tempting Fate waren das und die coverten die Beach Boys, Time of the Season. Und was nun folgt, das ist sozusagen auch jahreszeitlich bedingt, nämlich unser Wetter. 2 Grad sind es zurzeit am Meteorologischen Institut in Dahlem. 7 Grad sollen es werden. Die relative Luftfeuftigkeit beträgt zurzeit 82%. Wir haben Südwind mit Stärke 4. Es bleibt im Sendegebiet heute wolkig bis bedeckt. Beim Durchzug eines Regengebietes und stark auffrischendem Südwind mit vereinzelten Sturmböen. Und heute Nacht wird es kaum unter 5 Grad werden, abends und nachts vorübergehend auflockernde Bewölkung. Später ist erneut mit Regen zu rechnen. Die Zeit 7:08. Radio 100 Morgengrauen, 7:04 und die Gruppe, die wir nun hören werden, die heißt Move, hatte Anfang, Ende der 60er Jahre. Einige Hits später wurde daraus das Electric Light Orchesters, hier mit einem ihrer größten Hits, Flowers in the Rain. Woke up one morning half asleep with all my blankets in a heap and yellow roses scattered all around. Ding ding ding. gleich 7.29 Uhr, eine Minute vor halb acht. Hier ist das Morgengrauen auf Radio 100 mit Kurzmeldungen. Reisediplomatie. Während der US-Vizepräsident Quayle seinen Besuch am Golf gestern abgeschlossen hatte, gibt es in Washington Hinweise auf eine möglicherweise bevorstehende Reise von Außenminister Baker nach Saudi-Arabien und andere verbündete arabische Staaten. Auch ein Besuch in Bagdad wurde nicht ausgeschlossen. Washington hatte bisher auf dem 3. Januar als spätesten Gesprächstermin mit dem Irak bestanden. Initiative für ein Treffen der drei internationalen Parteienzusammenschlüsse, Christdemokratische, Sozialistische und Liberale Internationale, hat sich der venezolanische Präsident der Christdemokratischen Internationale, Fernandez, ausgesprochen. Er forderte für eine friedliche Lösung am Golf den Rückzug des Iraks aus Kuwait, den Rückzug Syriens aus dem Libanon, den Rückzug Israels aus den besetzten Gebieten und die Schaffung eines palästinensischen Staates. Zerfall. CSFR-Präsident Havel wünscht die Einberufung eines Warschauer Paktgipfels noch im Januar, der die Auflösung des Verteidigungsbündnisses beschließen soll. Sein Land wolle enger mit der NATO kooperieren, vorerst jedoch ohne ihr beitreten zu wollen. Protest. Zahlreiche Apotheken in den fünf neuen Ländern werden heute aus Protest gegen den Lieferboykott der westdeutschen Pharmakonzerne geschlossen bleiben. Der Einigungsvertrag legt fest, dass diese Unternehmen ihre Produkte in den fünf neuen Ländern zu 55% des in Westdeutschland üblichen Preises abgeben müssen. Die SPD erwägt nach Angaben ihres Sozialexperten Dressler Maßnahmen, die Pharmakonzerne zur Aufhebung ihres Lieferboykotts zu zwingen und deshalb das Thema im Bundestag zur Sprache zu bringen. Debatte. Die Auseinandersetzung um die Entsendung von Flugstaffeln der Bundeswehr in die Türkei hält an. Während der frühere Verteidigungsstaatssekretär Würzbach, CDU, sich in einem Zeitungsinterview dafür ausgesprochen hatte, betonten die SPD-Abgeordneten Wieczorek Zeul und Scheer, der Bundestag müsse einer Entsendung deutscher Militärs in die Türkei mit Zweidrittelmehrheit zustimmen. Diese Mehrheit werde es angesichts einer Situation, in der die friedlichen Mittel einer Konfliktlösung noch nicht ausgeschöpft seien, nicht geben. Soweit unsere Kurzmeldungen. Ausführliche Nachrichten im Programm von Radio 100 hören Sie um 8 Uhr. Die Zeit jetzt, es ist 7.31 Uhr, eine Minute nach halb acht. Und das sind die Stone Roses, She Bangs the Drum. Vier Minuten nach halb acht ist es inzwischen. Guten Morgen. Sie hören das Morgengrauen auf Radio 100, UKW 103,4 MHz und hier ist Prince, When You Were Mine. Unser Wetter ist ja schon eine einzige Gemeinheit, aber vergleichsweise noch harmlos. Im Laufe des gestrigen Tages wurde Peru von sehr schweren Regenfällen heimgesucht. Im Hochland, rund 200 Kilometer östlich von Lima, der Hauptstadt, sind etwa 3000 Menschen obdachlos geworden, nachdem ein Fluss über die Ufer trat und mehrere Siedlungen zerstörte. Offizielle Angaben sprechen von bisher 18 Toten, doch geht man in der Hauptstadt von mehreren hundert Todesopfern aus. Die Zeit, es ist 21 Minuten vor 8. Sometimes you love me like a good man ought to. Sometimes you hurt me so bad my tears run like water. You get me out. Your love is like a seesaw. Your love is like a seesaw, baby. Your love is like a seesaw. Hold me up, fall down, down. All around is like a seesaw. Your love is like a seesaw. Your love is like a seesaw, baby. Your love is like a seesaw. 19 Minuten vor 8 ist es inzwischen. Sie hören das Morgengrauen auf Radio 100 mit Elvis Costello und seiner Veronika. Morgengrauen auf Radio 100. Unser Wetter. 7 Grad sollen es heute werden. Daran wird zurzeit wohl noch gearbeitet. Im Moment sind es nämlich am Meteorologischen Institut in Dahlem 2 Grad. Das Ganze bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 82% und Südwind mit Stärke 4. Das Wetter bleibt heute im Sendegebiet so, dass man nicht mal seinen Hund rausschicken würde, sondern lieber selber geht, nämlich wolkig bis bedeckt. Bei Durchzug eines Regengebietes muss mit stark auffrischendem Südwind gerechnet werden und mit vereinzelten Sturmböen. Heute Abend und heute Nacht vorübergehend auflockernd und später erneut Regen. Viel Vergnügen, die Zeit ist es 7:45. Das Wetter ist zum Heulen, cry like a baby. Die Box-Tops.